Bitişen. Schönen guten Morgen, mein Name ist Aligi. Ich bin da als auf dieser Station tätig. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Zuerst, ich benötige Ihre Personaldaten. Wie heißen Sie? Ich heiße Manfred Müller. Ich möchte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren, um sicher zu gehen, ja? M wie Martha, Anton, Richard, Friedrich, Emily, D. Dora, ja? Das ist nur, Manfred, ja, richtig. ich habe hier L nicht erwähnt, vielleicht mit L, ja? Oder mit Wie N wie Norbert, Manfred. okay. Müller mit 2 L, ne? Oder mit zwei L, richtig. Okay. Wie alt sind Sie denn, Herr Müller? Ich bin 56 Jahre alt. Könnten Sie mir Ihre Geburtsdatum verraten? Ich bin geboren am 13. März 1967. Gut. Wie viel wiegen Sie so sein? Ungefähr 90 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,76 Meter. 76. Herr Müller, was kann ich für Sie tun? Also, ich weiß nicht genau, wie ich das schildern soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal, wenn ich so Treppen laufe oder wenn ich mich so ein bisschen bewege, dann kriege ich so Hitzewallungen, Kopfschmerzen und ich muss mich dann hinsetzen. Ich weiß nicht, was da mit mir los ist. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? So ist das angefangen, so ungefähr vor 2, 3 Monaten und jetzt wird es immer mehr. Okay. Außer diese Kopfschmerzen haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dann auch so zu Durchfällen neige. Das ist alles. Wie meinen Sie Durchfälle? Durchfall, also wässriger Stuhlgang. Okay. Haben Sie Bauchschmerzen oder Brustschmerzen auch gleichzeitig? Nee. Bauchschmerzen oder Brustschmerzen habe ich nicht gehabt. Okay. Gut. Fühlen Sie Übelkeit oder müssen Sie Erbrechen übergeben? Nein, erfreulicherweise habe ich das nicht. Okay. Herr Müller, könnten Sie mir Ihre Vorgeschichte, Vorerkrankungen etwas sagen? Leiden Sie unter irgendwelchen chronischen Krankheiten? Ja? Also bei mir sind bisher keine Erkrankungen bekannt. Ich war auch nie beim Arzt gewesen. Also nehmen Sie regelmäßig Medikamenten oder bei Bedarf? Nee, weder noch. Okay. Herr Müller, Sie haben gesagt, dass Sie Kopfschmerzen beim Bewegen und westliche Stuhlgang, ja? Ja, und wie gesagt, ich habe so ein Herzrasen dabei und wenn das kommt, habe ich das Gefühl, mir ist es sehr, sehr heiß, ich glühe dabei. Also die Herzrasen auch gleichzeitig angefangen oder vorher Ja, oder das Neue? wenn es kommt, dann kommt alles auf einmal. Und nach einigen Minuten hört das von alleine wieder auf. Okay. Haben Sie Schwindel oder Haben Sie Bewusstsein verloren? Ne, Bewusstseinsverlust habe ich bisher nie gehabt, aber wenn sowas kommt, dann rast mir mein Herz und ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt dann. Okay. Haben Sie irgendwann einmal Ihren Blutdruck gemessen? Nee, leider nicht. Okay. Entschuldigung, ich möchte dieses Gespräch kurz unterbrechen und Ihre Vitalparameter, Vitalwerte überprüfen, ja? Vielleicht Sie haben Ja, sehr hoch gerne. Blutdruck, ja? Und eine, also Sie haben keine Durchschmerzen, aber wie gesagt, ich möchte sicher so gehen und Ihre eine EKG schreiben, okay? Ja, sehr gut. Okay. Und wir können jetzt weitergehen. Gibt ausfällig was? Wissen Sie? Bitte nochmal. Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Also, vielleicht Sie können sagen, also ich habe, nee, egal. Also, ja, Herr Müller, ich habe Ihre Vitalparameter überprüft und ausfällig etwas Bluthochdruck gefunden, oder? Aber wie gesagt, ich habe das nicht immer, sondern das kommt Okay. manchmal so unerwartet. Wenn ich mich so ein Okay. bisschen bewege oder Treppen steige, dann ist es plötzlich da. Denn jetzt momentan fühle ich mich gut, momentan. Okay. Herr Müller, haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß? Nee, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Okay. Haben Sie bemerkt manchmal, dass Sie kalte Schweiß haben? Wie gesagt, es kommt nur, wenn es so eine Attacke ist, sage ich mal. Ich beschreibe das mal als Attacke. Wenn es mal kommt, dann ist vieles da. Ja. Ich glühe, mein Herz rast Mhm. und ich habe Kopfschmerzen und ich habe das Gefühl, dass ich dann so ein bisschen so nass geschwitzt habe. Aber dann Okay. hört es wieder auf. Okay. Also, manchmal haben Sie keine Bauchschmerzen, ne? Na, keine Bauchschmerzen. Okay. Haben Sie, wie ist Ihr Appetit? Hat sich verändert? Appetit hat sich nicht verändert. Okay. Also westliche Stuhl, außer westliche Stuhl. Haben Sie Blut da drinnen gesehen? Blut im Stuhl, meinen Sie? Ja, Blut im Stuhl. Habe ich nicht beobachtet, nein. Okay. Okay. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie manchmal während dieser Herzrasen und Kopfschmerzen, dass Ihr Gesicht etwas gerötet? Ich habe mich im Spiegel nicht beobachtet, aber es kann sein, weil ich mich sehr, sehr heiß fühle in dem Moment. Mhm, okay. Gut. Wie ist Ihre Schlafen, ja? Haben Sie Probleme mit dem Einzuschlafen oder Durchschlafen? Nee, also mit dem Einschlafen oder Durchschlafen habe ich kein Problem. Also, fühlen Sie sich Erschöpfung, Müdigkeit? Haben Sie müde? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin immer noch berufstätig und ich bin immer noch aktiv. Und okay. Haben Sie Probleme bei dem Wasserlassen? Beim Wasserlassen? Nee, nicht. Okay. Herr Müller, wurden Sie schon mal operiert? Ja, den Blinddarm hat man mir mal rausgenommen als Kind, aber sonst keine Operation. Dünndarm, haben Sie gesagt? Blinddarm, Blinddarm, Appendizitis. Entschuldigung, ja, Blinddarm, okay. Okay. Außer Blinddarmoperation, haben Sie noch anderes? Nee, sonst nicht. Okay. Haben Sie Allergie gegen etwas oder Unverträglichkeit. Haben Sie sowas? Bisher nicht bekannt. Okay. Herr Müller, sind Sie vollständig geimpft? Ich meine gegen Corona und die Kindheit. Ja, in der Kindheit sowieso alles. Die Eltern haben alles gemacht, was da empfohlen war. Und gegen Corona bin ich dreimal geimpft. Gut. Haben Sie in der letzten Zeit ferne Reise durchgeführt? Ich meine, so lange Reise gemacht? Nee, also seit der Corona-Pandemie war ich nicht mehr im Ausland. Okay. Herr Müller, sind Sie sportlich? Treiben Sie regelmäßig Sport? Also ich bin jetzt nicht regelmäßig der Sportmann, war ich spiele mit Freunden hin und wieder mal Fußball und fahre auch häufig Fahrrad mit der Art. Zum Beispiel zur Arbeit. Wie oft haben Sie gesagt? Also mit dem Fahrrad bin ich 4, 5 Mal in der Woche zur Arbeit und zurück. Gut. Herr Müller, ich möchte jetzt über Ihre Familienstand etwas wissen. Sind Sie verheiratet oder wie? Ja, ich bin verheiratet. Leben Sie zusammen mit Ihrem Ja, ich lebe Ehefrau? mit meiner Frau lebe ich zusammen, ja. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter und einen Sohn. Sind Sie gesund? Ja, denen geht's gut, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, ja. Was machen Sie als beruflich, Herr Müller? Ich bin Informatiker. Gut, sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf, mit Ihrem Ja, das Arbeit? war mein Wunschberuf. Also wollte ich schon immer werden und es macht mir immer noch Spaß. Ja. Okay. Herr Müller, sind Ihre Eltern am Leben? Ja. Die sind heute noch im Leben. Gott sei Dank, das ist gut. Sind Sie gesund oder leiden Sie unter irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Wissen Sie das? Also, mein Vater hat so ein bisschen Diabetes, ein bisschen Blutdruck und meine Mutter hatte irgendetwas von Schilddrüsenknoten erzählt und sehen irgendwelche Schilddrüsenhormone. Und bei ihr hat man auch so ein bisschen Blutdruck festgestellt. Also, ich habe ganz genau nicht verstanden. Also, welche Schilddrüsenprobleme hat Ihre Mutter? Also, Unterfunktion oder Überfunktion? Nein, keine. Sie hat nur Knoten in der Schilddrüse Nur und muss Knoten, ja? deshalb Hormone einnehmen. Okay, nur Knoten festgestellt, aber es funktioniert normal, ja? Ja. Gut. Haben Sie Bruder, Geschwister? Ich habe noch eine jüngere Schwester. Sind Sie gesund? Wissen Sie? Die ist auch gesund. Die ist auch gesund. Okay. Herr Müller, rauchen Sie? Nein, ich auch nicht. Oder trinken Sie Alkohol? Nee, mit Alkohol vertrage ich nicht so. Schon seit der Jugend. Ich trinke keinen Alkohol. Okay, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakte mit den Drogen? In der Jugend habe ich mal so ein bisschen Haschisch mal geraucht, aber seither nicht mehr. Okay. Herr Müller, hätten Sie ähnliche Beschwerden vorher gehabt oder das ist für Sie neue? Was sind neue Beschwerden? Alles neue, ja? Alles neue. Seit 2, 3 Monaten. Also sind die Beschwerden im Laufe der Zeit sich verändert? Ich meine, so vermehrt oder linder? in den letzten Wochen wird es häufiger, aber es sind ungefähr dieselben Beschwerden. Anfangs kamen sie vielleicht mal so alle 2, 3 Wochen und jetzt habe ich in der Woche 2, 3 Mal. Ich bin nicht mehr sicher, diese Frage habe ich Ihnen gestellt oder nicht. Also, hat Ihre Gewicht in der letzten Zeit sich verändert? Ich meine, haben Sie ab oder zugenommen? Nee, ich habe nicht zugenommen. Gewicht ist gleich geblieben. Okay. Ja, Herr Müller. Also, das war alles. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Fragen an mich? Nee. Ich möchte nur, dass man jetzt herausfindet, was los ist, weil das macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Ja. Okay, also wie gesagt, es ist zu früh, etwas zu sagen, ja. Sie haben seit 2, 3 Monaten Kopfschmerzen bei Bewegung und wässriger Stuhl, ja. Zuerst muss ich Ihnen körperliche Untersuchung, danach Blut abnehmen und verschiedene bildgebende Verfahren durchführen. Und danach kann ich Ihnen sagen oder richtige Bescheid geben, was Sie genau haben. Also so seit tut mir leid, also so früher ganz richtige etwas nehmen sagen, ja. Okay, gut. Okay. Und also möchten der andere Kollegen etwas hinzufügen oder fragen? Meine Rolle, Ali, Ja. das ist meine Rolle. Ich bin Moderator. Okay, bitteschön. Ja, bitte. Haben Kollegen oder Kolleginnen noch andere Fragen? Hocam, können Sie die Stuhlgang genau beschreiben? Wie oft Ihre Durchfall und wie sieht aus Ihre Stuhlgang und Wasserlassen? Also mit dem Wasserlassen habe ich keine Probleme. Wie gesagt, wenn diese Attacke kommt mit Kopfschmerzen, Herzrasen und so, als wenn ich glühe, dann muss ich auf Toilette rennen. Und dann ist der Stuhlgang zwar normal, aber es sieht ziemlich dünn aus in dem Fall. Wie oft kommt zu dieser Attacke? Ich habe es ja erwähnt, am Anfang alle 2 bis 3 Wochen einmal und jetzt in einer Woche 2 bis 3 Mal. Ja. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Augen gelblich geworden oder blässe geworden? Nee, also im Spiegel habe ich keine Gelbfärbung bemerkt. Nein. Kein Fieber, kein Gewicht verloren, kein Nachschweiß. Weniger Symptome, ja. Nein, nicht wenige. Dyspnoe, Sephalgie, Melanom, Durchfall, Tachykardie, Vertigo. Taşikardi haben wir schon, ja. Ja. Taşikardi haben wir schon. Tachykardie mit Belastung Ja. auftreten. Leichte, bei leichten Belastungen kommt es zu dieser Ja, Symptomatik, ne? Leistungsbelastung. Ja, Anämie zeichnen, aber welche Ursache, ich weiß nicht, jetzt momentan. Nachher sprechen wir darüber. Ja, Der Schritt weiter. könnten wir als das Gespräch anfangen? Ja, sehr, sehr wenige Symptome. Ali Can, bitte. Okay. Schönen guten Tag, Herr Obers. Ich möchte einen neuen Patienten vorstellen. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Hallo, hören Sie mich, Herr Ja. Obers? Ja, haben Sie mich nicht gehört? Nein. Glaube, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich ihn. Glaube, mein Kopfhörer hat sich jetzt verabschiedet. Ich muss den mal gerade ausschalten. So, hören Sie mich jetzt? Ja, ganz gut und klar. Hören Sie mich jetzt? Ja, fangen Ja. wir an wieder. Okay, ich fange. Ja. Schönen guten Morgen, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und ich würde gerne Ihnen diesen Patienten vorstellen. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ja, gerne. Also, Herr Manfred Müller ist ein 56-jähriger Patient. Und 13. März 1967 geboren. Er sei 90 Kilogramm und 1,60 Meter groß. Der Patient habe seit 2, 3 Monaten bei Belastung Kopfschmerzen und Halsrasen, Wesselgestuhl, schreibt er. Ich möchte diesen Satz wiederholen. Herr Manfred Müller ist ein 56-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns aufgrund seit 2, 3 Monaten bestehende Belastungen, Kopfschmerzen und wässrige Diarrhoe und gleichzeitig Herzrasen vorgestellt hat. Der Patient berichtet, dass diese alle Symptome am Anfang innerhalb 2, 3 Wochen einmal erlebt, aber im Laufe der Zeit wochentlich 2, 3 Mal erlebt. Der Patient teilt mit uns, dass er kaum Begleitsymptome habe, außer dass ich erzählt habe. Die Fragen nach Fieber, Appetitlosigkeit, Fieber, Inappetenz, Gewichtsveränderung, Hyperhidrosis in der Nacht wurde verneint. Aber in Vorerkrankungen habe er keine Erkrankung. Er nehme keine Medikamente ein. Er wurde in Kindheit nur einmal Appendizit. Ist, ja, operiert. Und er habe keine Allergie oder Unverträglichkeit. Er habe gegen Corona dreimal geimpft und Kindheitsimpfungen habe er auch durchgeführt. Er sei vollständig geimpft, das heißt, ja. Und Familienanamnesen, ihr Vater, ihr Vater, Sein Vater. sein Vater, Entschuldigung, sein Vater, leider unter Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Seine Mutter leider Thyroidknoten und arterielle Hypertonie. Er habe eine gesunde Bruder, Schwester, Entschuldigung, und er sei so seit verheiratet und lebe mit seinem Ehefrau. Er habe einen gesunden Sohn und eine Tochter. Und er sei Informatiker und er sei zufrieden mit seinem Beruf. Er sei Nichtraucher und er weder Alkohol noch Zigarre, kann man nicht, Nikotin. Nikotin, ja. Er habe keine Kontakte mit dem Drogen. Man kann auch sagen, Drogenkonsum wird verneint. Nein, ja, genau. Drogenkonsum wird verneint. Also die anamnestischen Angaben, also ich habe den Patienten Vitalparameter gemessen und ich weiß nicht, was habe ich gefunden. Ja, vielleicht er habe einen Bluthochdruck. An die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Carcinoid-Syndrom, Vipoma, also verdorbene etwas gegessen oder das passt nicht, oder eine hormonelle Erkrankungen. Also es kann ja schon sein. Also, Sie haben ihn ja schon untersucht, hatten Sie mir gesagt. Na. Blutdruck hatten Sie kontrolliert. Wie hoch war der Blutdruck gewesen? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht 180 zu 70 vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Sie haben das nicht verraten. Ja, deswegen, das weiß ich nicht. Nee, also so hoch wird er nicht sein. So wie Sie es geschildert haben, kommt das ja sporadisch. Und er hat gesagt, er fühlt sich momentan gut. Und er wird maximal nur vielleicht einen Blutdruck von 140 zu 80 oder so haben. Ja? Und im EKG haben Sie auch nichts Auffälliges gesehen. So. Ja, das habe ich auch. Sie haben auch Blut abgenommen. Und sehen Sie denn da was? Ja, vielleicht eine Anämie kann es sein, ja. Nee, Anämie hat er nicht. Kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Der hat keine Anämie. Im Blut sehen Sie eigentlich nichts Auffälliges. Ja, das Ganze sieht eigentlich völlig blande aus. Das Einzige, was Ihnen so auffällt, ist, dass die LDH so leicht erhöht ist. Okay. Also, ich glaube. Leichte LDH erhöhen. So, jetzt müssen wir aber Schritt für Schritt weitergehen. Ja, Was das würden Sie wäre denn als besser. nächstes machen? Ich Was würden Sie denn als nächstes machen? okay. Zuerst, also möchte ich diese Patienten körperlich untersuchen. Ja, sehr gut. Fange ich in die Inspektion, danach Palpation, Auskultation und Perkussion weiterführen. Also bei Inspektion würde ich zuerst den Patienten allgemein beobachten und gebe eine Blutverfärbung, ja, Veränderung, Hautveränderung oder also Also kann man eine Blasenbläschen sehen. Und vielleicht eine, wenn es gibt eine Blähungen im Bauchbereich Nee, oder. nee, so weit wollen wir gar nicht gehen lassen. Wir tasten uns an den Patienten erstmal heran. Ja? Sie haben eine Arbeitshypothese, sagen Sie, und Sie denken, dass das irgendetwas Hormonelles ist. Der Patient hat geschildert, dass diese Attacke bei leichtester Belastung kommt. Dann gehen Sie doch mit diesem Mann doch mal auf die Reise. Machen Sie doch mal so Treppensteigen oder gehen Sie mit ihm doch mal auf dem Ergometer. Dann beobachten Sie ihn doch mal. Ne? Und Sie gehen mit ihm auf den Ergometer, weil es auf der Station einen Ergometer gibt. Ja. Und Treppensteigen, Ergometer. bitte nochmal. Treppensteigen, Kann man auch machen. Man kann auch Treppensteigen oder Fahrradergometer benutzen. Ja? Wissen Sie, was ein Fahrradergometer ist? ja, das Ja, wissen wir schon. also so ein Fahrrad, was sich nicht fortbewegt, sondern wo man einfach an der Stelle tritt. Ne? Das ist ein Ergometer. Und Sie nehmen den einfach auf den Ergometer und sagen, das möchte ich jetzt einmal sehen. Und Sie überwachen ihn, Sie kontrollieren seinen Blutdruck und Sie beobachten ihn, wollen einmal sehen, was passiert. Ja? Und Sie lassen ihn jetzt mal 5 Minuten, 10 Minuten radeln, bis sein Kreislauf so in Gang kommt. Und plötzlich sehen Sie, der wird ja knallrot, er kriegt so eine Flush-Symptomatik. Ja? So, jetzt haben Sie die Gewissheit, Sie haben etwas provoziert, irgendetwas passiert im Körper. Er hat so eine Flush-Problematik. Und jetzt können Sie aktiv werden. Was machen Sie als nächstes? Ja, wenn wir die ausfällig etwas finden, beim der die Belastungen testen, ja, dann also der nächste Schritt würde ich an den Patienten Blut abnehmen und die hormonalen Profilen schauen, ja. Ja. Hier ist wichtig, vielleicht die Thyroidhormone, natürlich Ja. die anderen auch. Ja. Und natürlich hier auch wichtig, Noradrenalin oder Adrenalinspiegel im Blut. Warum? Woran denken Sie da? Also bei Bewegung, unter Belastung bekommen die Symptome mehr. Ja, Ja. es könnte sein, dass eine hormonaktive Krankheit oder eine Hormonblut im Spiegel bei Belastung verändert sich, erhöhte oder also Ja. das ist. Was kennen Sie denn für hormonaktive Tumore? Welche kennen Sie denn da? Ah ja, das ist ein etwas tieferes Thema, aber es könnte sein Also es kann ein neuroendokrines Karzinom sein. Endokrinokarzinom sein, ja, wie zum Das Beispiel. kann überall liegen. Das kann ein Lungentumor sein. Das kann auch im Magen sein oder im Dünndarm oder im Rektum. Was kann es denn noch sein? Es kann aber auch ein hormonaktiver Tumor der Nebenniere sein, zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Also adrenale Medulla, eine Karzinom kann es sein. Ja. Ja, wie nennt man denn den Tumor von der Nebenniere, was hormonaktiv ist? Ja, das ist eine einfache Frage. Das Ist also das die Pheochromozytom? Chromosoma, ja, das Ja, das Chromosoma. Pheochromozytom. Genau, So, ja. das Einfachste, Sie haben Flush-Symptomatik und dann schicken Sie den Mann erstmal zum Ultraschall oder machen den selber. Ja? Und dann gucken Sie erst einmal, ob Sie dann irgendwelche Auffälligkeiten im Bauchraum in der Sonografie erkennen oder nicht. Ja? Und tatsächlich, der Mann wird geschallt und dann sieht man an der linken Nebenniere ungefähr so 2 Zentimeter großen Tumor. Ja, also So. das steht in rechten Nebennieren, ja, meinen Sie? Ja, Okay. in der rechten Nebenniere. Links oder Mit rechts dem ist wahren egal. Tumor, Ja, ja. also es kann, jetzt haben Sie den Verdacht, dass es ein hormonaktiver Tumor der Nebenniere ist. Und jetzt sagen Sie, das kann ein Geochromozytom sein. Ja. Und jetzt müssen Sie die Diagnostik ein bisschen vorantreiben. Was wäre der nächste Schritt? Oh, ja, also das kann man, also wie gesagt, Was Spiegelung. würden Sie denn als Chirurg erwarten, bevor Sie so einen Menschen operieren? Normalerweise solche Patienten, also gucke ich den Urintesten, Katecholaminspiegeln im Urin, ja, Ja, und einem kennen Sie da Resultaten irgendwelche? durchführen, wie MRT, ja, und natürlich im Blut auch, ja, Katecholaminspiegel Ja, im Blut auch. im Blut werden hier bestimmte Dinge getestet. Also 3 Sachen sollte man schon testen und Abbauprodukte, ne? Im Urin vor allem, ja. Genau, ja. 3 Tage Sammelurin, und Sie können natürlich auch im Blut Katecholamine messen, Sie können auch Cortisolspiegel messen, aber im Urin ist vor allem wichtig, dass Sie Katecholamine und Abbauprodukte bestimmen lassen, ne? Dann sehen Sie, ob der zu bestimmten Zeiten aktiv ist oder nicht. Und ein bestimmter Parameter, der hier bestimmt wird, ist das 5-Hydroxyindol-Essigsäure, 5-HIES. Ja? 5-Hydroxyindol-Essigsäure. Der 5, Abbauprodukte von dem ja, ein Kategorien. Abbauprodukt der Katecholamine. Ne? Das kann man sehr gut im Urin bestimmen und dann können Sie daraus schließen, ob der tatsächlich hormonaktiv ist. Warum müssen Sie das machen? Was ist der Grund dafür? Das Hormone aktiv können wir so lernen, ja. Das heißt, da gibt eine, im Körper gibt aktiven Hormonen und sie ausscheiden Ja. Aber in als den. aus chirurgischer Sicht. Unsere Chirurgen sagen, nee, das muss alles vor einer Operation alles kontrolliert sein. Warum? Weil während der Operation kann so etwas lebensgefährlich erfolgen. Ja, Warum? genau. Was ist denn die Gefahr dabei? Also das ist während Operation erhöhte Bluthochdruck, ja, manchmal wenn Sie den Knoten oder Tumoren berühren, dann erhöhte die Bluthochdruck sehr gefährlich kann sein und lebensbedrohlich kann sein. Deswegen Ja, das ja. gefährliche Situation. Ja, ja. Ja, genau, das ist auch der Punkt, weshalb der Patient bei Belastung eben diese Problematik, diese Symptome entwickelt, ne? Also der ist nicht so sehr groß, der Tumor. 2 Zentimeter ist jetzt ja nicht sehr riesig. Ja, Und nur genau. bei Belastung, wenn er Treppen steigt, wenn er die Muskulatur irgendwie aktiviert, retroperitoneal, die Niere, Nebenniere in Bewegung kommt, dann löst es eben diese Hormonausschüttung aus. Ne? Und dadurch kriegt er diese Fleischsymptomatik, ne? Oder diese Ja. Durchfallsymptomatik. Das war sein Grund. Ansonsten macht so ein Pheochromozytom meistens überhaupt keine Beschwerden. Ne? Darum geht's. Aber jetzt haben wir einfach die Hormone bestimmt. Man sieht, dass 5-HIES hoch ist. Man sieht auch, dass die Katecholamine hoch sind. Und Sie haben die Gewissheit, der Mann muss ein Pheochromozytom haben. Aber zur Sicherheit sollten Sie nochmal ein MRT machen, ne? Ja. Ein MRT vom Abdomen, von den Nebennieren. Wonach müssen Sie dann noch schauen? Sie müssen einmal gucken, ob er eine Nierenarterienstenose noch hat oder nicht. Ja. Weil das kann manchmal auch ein Problem werden bei der Operation, soweit ich das mitbekommen habe. Chirurg sind Sie, aber unsere Chirurgen sagen dann immer, bitte die Gefäßsituation mit kontrollieren lassen, nicht, dass wir dann intraoperativ vor einem Problem stehen. Ne? Genau. Gut. Und die Mutter hatte angegeben, die hat so ein Schilddrüsenproblem. Ich würde auch die Schilddrüsenwerte mit kontrollieren. Warum? Weil es gibt ja diese multiple endokrine Neoplasie, ne? MEN abgekürzt. Und nicht, dass er sowas hat, deswegen nicht, dass er nicht nur ein Ferrochromozytom, sondern vielleicht auch einen Tumor in der Schilddrüse hat, was auch hormonaktiv sein kann. Einfach mal den Körper nach einem Tumor scannen. Ja? Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, mittlerweile kann man, glaube ich, auch mit einem PET abklären, ob irgendwo was Aktives da ist. Mit einem Dotatate-PET kann man sowas machen, glaube ich. Aber ob das bezahlt wird, da bin ich überfragt momentan. Aber die klassische Verfahrensweise ist, einfach mal einen Ultraschall gucken, ob man irgendetwas sieht. Auch wenn man nicht sehen würde, die Symptomatik spricht für so etwas, ein MRT machen und dann kommt man auf diese Tumore, auf die Schliche und dann muss dieser Mensch operiert werden, weil irgendwann kann das Ganze zu einem krisenhaften Problem führen. Das Herz kann mal akut aussetzen oder irgendwelche Blutungen intrazerebral und das könnte lebensgefährlich werden. Ja, genau. Das Also könnte. es muss nicht immer sehr viel. Ich habe Ihnen so einen Patienten geschildert, wo Sie so ein bisschen hellhörig werden müssen. Junger Patient, kaum Beschwerden, Ja. keine B-Symptomatik, Wie aber sich halt. klassische Beschwerden. Ja, klassische Beschwerden. Ja, und das muss man einfach so heraushören. Jung, kaum Beschwerden, aber spezifische Beschwerden. Und dann müssen Sie diesen spezifischen Beschwerden hinterherlaufen, gucken, was ist das? Ja, woran kann das hängen? Was ist der Zusammenhang? Ne? Und das Plausibelste, nicht einfach blind hin und her, sondern das war hier einleuchtend eigentlich. Der Patient hat angegeben, wann fängt das Ganze an? Wie macht sich das bemerkbar? Wenn Sie sonst nichts haben, dann machen Sie das doch. Rekapitulieren, sagt man ja auch. Wiederholen, provozieren, damit man das Ganze auch beobachten kann. Der Kardiologe macht ja auch nichts anderes, wenn jemand sagt, ich kriege Brustschmerzen, wenn ich Fahrrad fahre, dann sagt er, dann setzen wir sie auf den Ergometer und dann gucken wir mal, was man im EKG sieht. Ja, genau. Ne? Gut, also Urin, Katecholamine plus Abbauprodukte im Serum, im Blut, auch die Spiegelbestimmungen und noch eine Bildgebung. Fahrradhormone vielleicht. Ja. Und ansonsten den Patienten gut aufklären, dass er vorsichtig sein soll bis zur Operation und der muss dann operiert werden. Wie das Ganze rein technisch abläuft, da bin ich überfragt. Ich bin kein Chirurg, da wissen Sie besser, wie das Ganze abläuft. So. Ja. Gut. Soweit dieses Problem verstanden, ist zwar selten, aber es ist schon eine Erkrankung, die hin und wieder mal zu einem kommen kann. Und das ist ein häufig internistisches Problem. Solche Leute gehen nicht direkt zum Chirurgen, aber hin und wieder landet sowas auch mal direkt bei den Chirurgen. Ne? Und dann sagen sie, ja, wir haben so etwas. Und dann fragen sie uns, was sollen wir da alles machen? Dann sagen wir, ja, das und das und das. Und dann wird er dann operiert. Ne? Natürlich kann es sein, so etwas mir auch passieren kann sein, natürlich. Ja, na klar, na klar. Danke Gibt es schön. denn von den anderen diesbezüglich irgendeine Frage oder etwas, was Sie nicht verstanden haben oder wo Sie denken, dass es nicht so ausreichend ist? Liebe Kollegin, Hat jemand mal mit so einer Erkrankung mal zu tun gehabt? ich nicht. Herr Gündes, haben Sie schon mal solche Erfahrungen? Ich habe diese Patienten, ähnliche diese Patienten nicht einmal erfahren. Noch nie gehabt. Okay. Ja, nicht gehabt. Aber bitte dran denken, ja, man behandelt immer wieder neuroendokrine Karzinome, aber nicht vergessen, dass es auch Nebennierenrinnentumore geben kann. Und die können genauso ähnliche Probleme machen mit Flush-Symptomatik und so weiter. Und da ist es wichtig, dass man Katecholamine und Katecholamin-Abbauprodukte bestimmt, Bildgebung macht und diesen Patienten der Operation zuführt. Dankeschön. Das war gut.